Zu diesem Zweck wurde die Möglichkeit geschaffen, jedem Deutschen den Weg zum Aufstieg nach Fähigkeit, Leistung und Charakter zu ebnen. Jeder kann ohne Rücksicht auf Schulbildung Offizier werden. Jeder tüchtige Junge erhält heute kostenlos die höhere Schulbildung in nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen oder Hauptschulen. Das Gleiche gilt für das Universitätsstudium und für die Laufbahn der politischen Führer. Langemarck-Studium, Ordensburgen. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit setzt anstelle des Gegensatzes Arbeitgeber-Arbeitnehmer die Gemeinschaft von Führer und Gefolgschaft. Die Deutsche Arbeitsfront umfasst alle schaffenden Menschen, Arbeiter und Unternehmer, Angestellte und Gewerbetreibende, rund 18 Millionen Werktätige. Sonstige soziale Maßnahmen wie Raumplanung, Siedlung, Arbeitsschutz, Sozialversicherung, soziale Wohlfahrt, Schönheit der Arbeit, Feierabend- und Urlaubsgestaltung, KDF, tragen dazu bei, das Leben des Schaffenden zu erhellen, zu verschönern und die Arbeitskraft zu erhöhen. Die Wirtschaft wird im nationalsozialistischen Sinne umgebaut, sie wird aus dem liberalistisch-kapitalistischen Denken gelöst und in den Dienst des Volkes gestellt. In 5 Jahren stieg das Volkseinkommen von 45,2 Milliarden auf 68 Milliarden. Die Steuereinnahme von 6,6 Reichsmark im Jahre 1932 stieg auf 14 Reichsmark im Jahre 1937 pro Kopf der Bevölkerung. Die Lebensmittelversorgung wird sichergestellt, Erzeugungs- und Verbrauchslenkung durch den Staat. Der 4-Jahres-Plan befreite Deutschland auch in der Rohstoffbeschaffung weitestgehend von der Einfuhr aus dem Ausland. Die Volkswirtschaft wird von der Weltwirtschaft unabhängig, die Innenmarktordnung führt zur Außenhandelsfreiheit. Der Autoritätsgedanke, das Führungs- und Gefolgschaftsprinzip bestimmen das deutsche Leben. Neubau des Staates, Führerstaat, persönliche Verantwortung in allen Stellen. Ehre, Treue, Charakter, Leistung und Gehorsam wurden wieder zu den Grundpfeilern des deutschen Lebens erhoben. Der Führer sagte auf dem Reichsparteitag 1935, »Wir werden nie vergessen, dass die Gesamtsumme aller Tugenden und aller Kräfte nur dann wirksam werden kann, wenn sie einem Willen und einem Befehl untertan sind.« Die disziplinierte Führung, sie bändigt den Willen des Einzelnen, um einen unbändigen Willen aller zu erzielen. Einheit von Partei und Staat. Die NSDAP wird zur Trägerin des deutschen Staatsgedankens. Gesetz zur Sicherung von Partei und Staat. Die Partei ist die Keimzelle der nationalsozialistischen Weltanschauung und das Sammelbecken der Führer für Partei und Staat. Schaffung des Einheitsstaates. Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. Die Reichsbürgerschaft tritt an die Stelle der bisherigen Staatsangehörigkeit. Nicht irgendein Teilstaat ist Pfeiler des Reiches, sondern die einzigen Pfeiler sind das deutsche Volk und die nationalsozialistische Bewegung. Der Führer, Proklamation zur Eröffnung des Parteikongresses 1933. Die Kultur wird wieder germanisch-deutsch. Alles Wesensfremde wird aus dem Kulturleben ausgeschieden und die Grundlage für eine hohe Kulturentwicklung geschaffen. Zusammenfassung aller Kunstschaffenden in der Reichskulturkammer. Der Führer sagte am 16. Oktober 1933 in München, »Wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder ersteht auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst.« Der Führer stellt die außenpolitische Freiheit mit dem Austritt aus dem Völkerbund und die Ehre des deutschen Volkes wieder her. Am 14. Oktober 1933 vollzog Adolf Hitler angesichts des drohenden Auslandes den Austritt aus dem Völkerbund. Nur wenige Volksgenossen hatten einen Begriff von der Gefährlichkeit der Situation. Des Führers Mut und Entschlossenheit gaben ihm den Sieg in schwerer Stunde. Im März 1935 erhält das deutsche Volk mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht seine Wehrhoheit wieder. Im Januar 1935 entscheidet sich das Schicksal des Saargebiets. Im März 1936 erfolgte angesichts der im Hass brodelnden Umwelt der Einmarsch in das Rheinland Das Ausland wagt keine Gegenaktion. Am 4. Jahrestag der Machtübernahme wird die Unterschrift unter die Versailler Schuldparagraphen zurückgezogen. Jeder erinnert sich noch der drohenden Entwicklung in Spanien. Der Führer greift ein und bewahrt Deutschland und Europa vor einer gefährlichen Rückenbedrohung durch den jüdisch-marxistischen Bolschewismus. Im November 1936 wurde die national-spanische Regierung durch Deutschland anerkannt. Am Nachmittag des 12. März 1938 betritt der Führer seine Heimat. Am 13. März 1938 wird das Anschlussgesetz verkündet. Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches. Des Führers Größe und seine Treue zur Heimat lassen Millionen von deutschen Menschen heimkehren. Im Oktober 1938 kann das sudetendeutsche Gebiet durch deutsche Truppen besetzt werden, nachdem gefährliche außenpolitische Spannungen beseitigt worden waren. Der Sudeten-Gau kehrt heim. Am 14. März 1939 erklärt die Slowakei ihre Unabhängigkeit und legt ihr Schicksal in die Hand des Führers. Am 16. März ist Böhmen und Mähren von deutschen Truppen besetzt und mit dem Zerfall der Tschechoslowakei eine der größten Gefahren für Deutschland beseitigt. Am 21. März 1939 gibt Litauen das Memelland an Deutschland zurück. In sechsjähriger, zäher, zielbewusster und entschlossener Arbeit hat der Führer Großdeutschland errichtet. Ein unvergängliches Verdienst des Führers. Das Versailler System war auf der ganzen Linie zusammengebrochen. Der einmaligen staatsmännischen Begabung Adolf Hitlers, seinem eisernen Willen und seiner zielstrebigen Entschlossenheit war es zu danken, dass das Reich in einem unfassbar kurzen Zeitraum angesichts einer Welt von Feinden geschaffen werden konnte, ohne dass das Schwert ergriffen zu werden brauchte und dass es jene Festigkeit erhielt, die erforderlich war, um allen kommenden Auseinandersetzungen mit der übrigen Welt begegnen zu können. Damit war die mythische Sehnsucht des deutschen Volkes nach dem Reich Wirklichkeit geworden.